keine Pause kennt. Er hämmert, schneidet, sägt und schwitzt sogar am Wochenend. Er sagt, er will viel arbeiten, dass er mal Rente hat. Doch wenn er nur so weitermacht, nimmt er sie mit ins Grab. Lass die Arbeit einfach auch mal Arbeit sein. Heute wird gefeiert, wir gehen auch lang nicht heim. Wir sagen mir, heute ist heute und heute ist optimal. Lass die anderen schlechte Laune haben, es ist uns egal. Wir sagen mir, heute ist heute, so jung kommen wir nimmer zusammen. Wir trinken auf die Gesundheit, solange wir ohne haben. Nachbarin, die Annegret, die hat an Gesundheitswahn. Denn alles, was sie isst und trinkt, das macht sie nur nach Plan. Sie sagt, von Torten wird man dick und Alkohol macht dumm. An allem findet sie was schlecht und nörgelt nur herum. Was nutzt der Gesundheitswahn ein Leben lang, wenn man nicht auch mal richtig feiern kann? Wir sagen mir, heute ist heute und heute ist optimal. Lass die anderen schlechte Laune haben, das ist uns egal. Wir sind wir, heute ist heute, so jung kommen wir immer zusammen. Wir trinken auf die Gesundheit, solange wir Ohren haben. Und wenn wir irgendwann uns im Himmel wiedersehen, dann feiern wir ein Himmelsfest und lass uns gut gehen. Wir sagen mir, heute ist heute und heute ist optimal. Lass die anderen schlechte Laune haben, das ist uns egal. Wir sind wir, heute ist heute, so jung kommen wir immer zusammen. Wir trinken auf die Gesundheit, solange wir alle haben. Wir sind wir, heute ist heute und heute ist optimal. Lass die anderen schlechte Laune haben, das ist uns egal. Wir sind wir, heute ist heute, so jung kommen wir immer zusammen. Wir trinken auf die Gesundheit, solange wir alle haben. Gut gelaunt durch den Morgen mit Radio Heimatmelodie.